Zeichnen, malen, bauen. So viel wusste ich bald nach unserer ersten Begegnung. Dieser junge Mann hatte sein Leben der Kunst verschrieben. Irgendwie drängte das, was ihn mit solcher Eindringlichkeit beschäftigte, nach künstlerischem Ausdruck, denn nur darüber zu reden war zu wenig. Ich konnte mir nur lange Zeit nicht klar werden, worin seine künstlerische Befähigung lag. Damals, als ich ihn im Landestheater kennengelernt hatte, glaubte ich, er wäre, so wie ich, der Musik verschworen, denn er sprach mit erstaunlicher Sicherheit über musikalische Fragen. Heimlich, so dachte ich, wird er vielleicht komponieren. Aber als er mir dann zum ersten Male selbst verfasste Gedichte vorlas, änderte ich meine Ansicht, hatte ich doch noch niemals erlebt, dass jemand Gedichte machte. Ich selbst war meilenweit von solchen Versuchen entfernt, umso größer erschien mir daher diese Kunst. Leider ist, soweit ich weiß, keines dieser Gedichte erhalten geblieben. Ich weiß nur, dass der Eindruck, den diese mit glühender Begeisterung gesprochenen Verse auf mich machten, gewaltig war und mir diese Kunst ungeheuer imponierte. Ich besaß ja kaum ein eigenes Urteil über diese Dinge, schließlich war ich auch nur ein Tapezierer und hatte andere Sachen im Kopf, als Gedichte zu machen. Ich vermute, dass dieses Dichten auch nur das unbeholfene Reimen eines jungen Mannes bedeutete und dass diese poetischen Verse in Wahrheit keine größere Bedeutung hatten. Während ich also noch unschlüssig war, ob ich meinen Freund unter die bedeutenden Musiker oder unter die kommenden Dichter einreihen sollte, überraschte mich dieser mit der Erklärung, dass er Kunstmaler werden wolle. Ich erinnerte mich sogleich, dass ich ihn öfters daheim, aber auch wenn er mit mir unterwegs war, zeichnen gesehen hatte. Im Laufe unserer Freundschaft aber lernte ich mehrere seiner Arbeiten kennen. Ich hatte als ein Tapezierer, der sein Handwerk gelernt hat, mitunter selbst manches zu skizzieren. Das bereitete mir immer große Mühe. Umso mehr staunte ich, wie leicht meinem Freunde diese Dinge von der Hand gingen. Wo immer wir uns aufhielten, stets hatte er die unterschiedlichsten Papiere bei sich, ein Bleistift wurde gezückt. Der Anfang, das war bei mir immer das Schwerste gewesen, bei ihm ging es umgekehrt. Der Anfang war sozusagen fertig, ehe er den Bleistift ansetzte. In kühnen Strichen flog das, was er ausdrücken wollte, auf das Papier. Was er mit Worten nicht genügend deutlich machen konnte, setzte der Bleistift fort. Es lag etwas Reizvolles in diesen ersten hingeworfenen Strichen. Jedes Mal entzückte es mich, wie da aus einem Gewirr mit sich kreuzenden und durcheinanderschießenden Linien ein bestimmtes Gebilde hervorwuchs. Die Ausführungen selbst bereiteten ihm viel weniger Freude. Als ich ihn zum ersten Male in seinem Kabinett aufsuchte, sah ich überall Skizzen, Zeichnungen, Entwürfe. Das neue Landestheater hieß es da oder das Berghotel auf dem Lichtenberg. Es kam mir vor, als wäre ich in ein Baubüro geraten. Wenn ich ihn dann am Reißbrett arbeiten sah, anders als in Augenblicken glücklicher Eingebung, viel sorgfältiger nun, genauer und ins Detail gehend, war ich überzeugt, dass er sich bereits alle für seine Arbeit notwendigen technischen und fachlichen Kenntnisse erworben habe. Schließlich hatte ich selbst 3 Jahre harte Lehrzeit hinter mir und wusste, dass einem nichts im Leben geschenkt wird und wie mühsam solches Können erworben werden muss. Ich hielt es einfach nicht für möglich, dass man so schwierige Dinge aus dem Handgelenk heraus hinsetzen kann und glaubte lange nicht daran, dass alles, was ich sah, bloß improvisiert war. Es gibt so viele dieser Arbeiten, dass man sich über die Begabung Adolf Hitlers ein zutreffendes Bild machen kann. Da ist zunächst ein Aquarell. Der Begriff Aquarell trifft nicht ganz das Richtige. Es handelt sich um eine einfache Bleistiftzeichnung, die mit Temperafarben koloriert wurde. Gerade das für das Aquarellieren typische rasche Erfassen einer Atmosphäre, einer gewissen Stimmung, dieses duftige, zarte, das auch im fertigen Werk noch etwas vom frischen Hauch des verwendeten Wassers verrät, fehlt dem Aquarell Adolf Hitlers völlig. Gerade hier, wo er rasch und intuitiv hätte arbeiten sollen, hat er mit minutiöser Genauigkeit gepinselt. Wie alles, was ich auf dem Gebiete der künstlerischen Betätigung Adolf Hitlers beizusteuern habe, ist auch das eine Aquarell, das ich von ihm besitze, unter seine ersten Versuche einzureihen. Es ist noch sehr unbeholfen, unpersönlich und wirklich primitiv. Doch liegt gerade darin vielleicht sein besonderer Reiz. Es stellt in kräftigen Farben den Pöstlingberg, das Wahrzeichen von Linz, dar. Ich erinnere mich noch gut, wie mir Hitler diese Skizze geschenkt hat. Man darf von diesem Aquarell und von den Hunderten, die ihm folgten, keine künstlerischen Aufschlüsse erwarten. Er wollte damit nicht etwas, das ihn bewegte, zum Ausdruck bringen, sondern nur gefällige Bildchen malen. Meist suchte er auch dafür beliebte Gegenstände aus, mit Vorliebe Architektur, nur selten Landschaft. Wäre der Mann, der diese Postkarten und Bilder malte, nicht eben Hitler, würde sich kein Mensch um diese Arbeiten kümmern. Anders steht es mit seinen Zeichnungen. Es sind leider nur wenige erhalten. Mein einziger Beitrag hierzu ist mehr als bescheiden. Obwohl ich damals mehrere dieser Handzeichnungen besaß, ist mir davon nur eine einzige, noch dazu eine reine Architekturzeichnung, die wenig besagt, erhalten geblieben. Es ist eine Tuschzeichnung einer Villa auf der Gugel, Stockbauerstraße 7. Diese damals neu erbaute Villa hat Adolf sehr gut gefallen. Er zeichnete sie und schenkte mir das Blatt. Mehr als seine Vorliebe für Architektur ist daraus nicht zu entnehmen. Kunstmaler wollte er werden, hatte mir der 15-Jährige erklärt. Dieses Ziel blieb während der Linzer Jahre mehr aus Trotz denn aus Neigung bestehen. Doch machte sich bei Hitler schon damals ein starker Drang zur Architektur geltend. Wenn ich an die Linzer Jahre zurückdenke, muss ich feststellen, Malen war für Hitler etwas, das er nicht allzu ernst nahm. Es blieb mehr oder weniger eine Beschäftigung, die sich am Rande des eingeschlagenen Weges vollzog. Malen war das Spiel mit einer Anlage, der er sicher war. Bauen aber bedeutete viel mehr für ihn. Bei dem, was er in der Fantasie baute, stand sein ganzes Wesen. Bis ins Innerste war er davon gepackt. Wenn ihn ein bestimmter Einfall erfasst hatte, war er davon wie besessen. Da existierte nichts anderes mehr für ihn. Er konnte darüber die Zeit, den Schlaf, den Hunger, alles vergessen. So anstrengend es für mich war, ihm dabei zu folgen, so unvergesslich sind mir gerade diese Augenblicke geblieben. Da stand er mit mir vor dem neuen Dom, dieser bleiche, schmächtige Jüngling, dem der erste dunkle Flaum auf der Oberlippe sproßte, in seinem dürftigen, an den Ärmeln und am Kragen abgewetzten Salz- und Pfefferanzug, und saugte sich mit seinem Blick an irgendeinem architektonischen Detail fest, analysierte Stil und Ausdruck, tadelte oder lobte die Ausführung, kritisierte das Material. Dieses alles mit solcher Gründlichkeit, solcher Sachkenntnis, als wäre er der Bauherr und müsse jede Nachlässigkeit in der Ausführung aus eigener Tasche bezahlen. Dann wurde ein Notizblock herausgerissen, der Bleistift flog über das Papier. So und nicht anders müsse diese Aufgabe gelöst werden, erklärte er. Ich musste seine Skizze mit dem ausgeführten Entwurf vergleichen, musste anerkennen oder verwerfen wie er, dies alles mit einem Eifer, als hinge unser beider Leben davon ab. Seine Leidenschaft, alles um sich zu verändern, feierte dabei wahre Triumphe. Denn eine Stadt ist etwas mehr oder minder gut Gebautes. So konnte er nicht durch die Straßen gehen, ohne nicht ständig von dem, was er sah, angesprochen zu werden. Und er blieb dabei keine Antwort schuldig. Meistens lebte ein ganzes Dutzend verschiedener Bauvorhaben zugleich in seinem Kopfe. Ja, ich hatte manches Mal von ihm den Eindruck, als wäre ihm alles Bauliche dieser Stadt zu gleicher Zeit wie in Form eines Panoramas gegenwärtig. Sobald er sich aber auf eine Einzelheit stürzte, war er mit aller Kraft bei dieser Sache und nur bei ihr allein. Ich erinnere mich, wie eines Tages auf dem Hauptplatze das alte Gebäude der Bank für Oberösterreich und Salzburg abgerissen wurde. Mit brennender Ungeduld verfolgte Adolf die Ausführung des Baues. Er war in großer Sorge, ob der geplante Neubau sich in das geschlossene Bild des Platzes einfügen würde. Als er mittlerweile nach Wien fahren musste, erhielt ich den Auftrag, ihm laufend über die Fortschritte an diesem Bau zu berichten. In seinem Briefe vom 21. Juli 1908 an mich steht: »Wenn die Bank vollendet ist, bitte sende mir eine Ansichtskarte. Ich zog mich schließlich dadurch aus der Affäre, dass ich mir, da es keine Ansichtskarten davon gab, eine fotografische Aufnahme des fertigen Neubaues beschaffte und ihm diese nach Wien sandte. Adolf war übrigens mit der getroffenen Lösung sehr einverstanden. Solche Häuser, an denen er fortwährend beschäftigt war, gab es viele. Zu jedem Neubau wurde ich hingezerrt. Er fühlte sich für alles, was gebaut wurde, verantwortlich. Doch noch viel mehr als jene konkreten Aufgaben interessierten ihn die großen Projekte, für die er sein eigener Auftraggeber war. Hier war seiner Lust am Verändern keine Grenze gesetzt. Ich beobachtete dieses Treiben anfangs mit sehr gemischten Gefühlen und wunderte mich, weshalb er sich mit solcher Starrköpfigkeit mit Dingen befasste, die doch, so glaubte ich, niemals verwirklicht werden könnten. Aber er steigerte sich umso intensiver in ein Projekt hinein, je weiter es von einer Verwirklichung entfernt war. Diese Projekte waren ihm so in allen Einzelheiten gegenwärtig, als wären sie schon ausgeführt und die ganze Stadt Linz bereits nach seinen Plänen umgebaut. Ich kam dabei nicht immer ganz mit und wusste manchmal nicht sogleich, ob es sich um etwas Bestehendes oder um etwas erst Auszuführendes handle. Ihm selbst war das ein und dasselbe. Er machte keinen Unterschied, ob er von etwas Fertigem oder etwas Geplantem sprach. Die Ausführung war für ihn das Nebensächlichste beim Bauen. Nirgends offenbart sich die unbeirrbare Konsequenz seines Wesens so überzeugend wie auf diesem Gebiete. Was für den 15-jährigen Plan war, führte der 50-jährige aus. Oftmals, zum Beispiel beim Plan für die neue Donaubrücke, so im Einzelnen getreu, als lägen nicht Jahrzehnte, sondern nur einige Wochen zwischen Plan und Ausführung. Der Plan war da. Dann kam Einfluss und Macht. Der Plan wurde Auftrag. Es kamen die Mittel. Der Auftrag wurde Wirklichkeit. Das geschah mit so unheimlicher Folgerichtigkeit, als wäre es schon für den 15-Jährigen ganz selbstverständlich gewesen, dass eines Tages Auftrag und Mittel von selbst kommen müssten. Ich kann diese Tatsache in meinem bescheidenen Kopfe einfach nicht unterbringen. Es ist mir unfassbar, wie so etwas möglich ist. Man wäre versucht, von einem Wunder zu sprechen, eben weil der Verstand dabei nicht mitkommt. Fast scheue ich mich, das Nachfolgende zu schildern, weil die Pläne, die sich dieser damals völlig unbekannte Jüngling über den Ausbau seiner Heimatstadt Linz gemacht hatte, bis ins Einzelne mit der nach dem Jahre 1938 einsetzenden Stadtplanung übereinstimmen, so dass man an der Richtigkeit meiner Ausführungen zweifeln wird. Und doch sind diese Ausführungen bis ins Einzelne wahr. An meinem 18. Geburtstag, dem 3. August 1906, schenkte mir mein Freund eine Villa. Sie war, ähnlich wie die für Stefanie geplante Villa, im Stile der von ihm so geliebten italienischen Renaissance gehalten. Ein Glück, dass ich mir diese Skizzen aufbewahrt habe. Sie zeigen einen stattlichen, palazzoartigen Bau, dessen Fassade durch einen eingebauten Turm gegliedert wird. Der Grundriss lässt eine wohldurchdachte Anordnung der Räume erkennen, die sich ansprechend um den Musiksalon gruppieren. Der gewendelte Treppenaufgang, architektonisch ein heikles Problem, ist in einer eigenen Aufrissskizze wiedergegeben. Ebenso ist die Eingangshalle mit der wuchtigen Balkendecke gesondert herausgezeichnet. Eine flott hingeworfene Skizze zeigt das Portal. Adolf suchte auch mit mir einen geeigneten Bauplatz für die Geburtstagsvilla aus. Auf dem Bauernberg, inmitten herrlicher Parkanlagen, sollte sie stehen. Ich habe mich bei meinen Bayreuther Besuchen gehütet, Hitler an dieses imaginäre Geburtstagshaus zu erinnern. Er wäre imstande gewesen und hätte mir tatsächlich eine Villa auf dem Bauernberg gebaut, die vermutlich schöner geworden wäre als dieser stark den damaligen Zeitgeschmack angepasste Bau. Viel eindrucksvoller sind zwei Bauskizzen, die ich von seinen zahlreichen Entwürfen für die neue Musikhalle aufbewahrt habe. Das alte Theater war ein in jeder Hinsicht unzulänglicher Bau. Kunstfreunde in Linz hatten sich zu einem Verein zusammengeschlossen, der das Ziel verfolgte, den Neubau eines modernen Theaters in die Wege zu leiten. Adolf trat sogleich diesem Verein bei und beteiligte sich an dem ausgeschriebenen Ideenwettbewerb. Monatelang arbeitete er immer wieder an diesen Plänen und Entwürfen und glaubte allen Ernstes, dass man auf seine Vorschläge eingehen würde. Er war maßlos empört, als der Verein, auf den er so große Hoffnungen gesetzt hat, schließlich statt eines Neubaues nur den alten Bau renovieren ließ. Man lese seine bissigen Sätze darüber in dem Brief, den er mir am 17. August 1908 schrieb. Mir scheint, die wollen den alten Krempel noch mal flicken. Voll Wut erklärte er, er möchte am liebsten sein Handbuch über Architektur einpacken und mit nachfolgender Theatergründungsvereinsentwurfsbauausführungskomitee gemäßer Adresse versenden. Wie tobt sich in diesem Wortungetüm seine Wut? Aus dieser Zeit stammt das vorliegende Blatt. Es zeigt auf der Vorderseite den geplanten Zuschauerraum. Säulen gliedern die Wände, an die einzelne Logen gesetzt sind. Figuraler Schmuck krönt die Balustrade. Ein mächtiges Gewölbe schließt die Halle ein. Auf der Rückseite dieses kühnen Entwurfes hat mir Adolf die akustischen Verhältnisse des von ihm geplanten Baues dargelegt, die mich als Musiker besonders interessierten. Deutlich sieht man, wie die aus dem Orchesterraume kommenden Schallwellen an der Decke so reflektiert werden, dass sie die im Parkett sitzenden Zuhörer gewissermaßen von oben her überschütten. Adolf hat sich viel mit akustischen Fragen befasst. So erinnere ich mich genau an seine Vorschläge, den Volksgartensaal, dessen schlechte Akustik uns immer wieder ärgerte, durch Einbauten in die Decke entsprechend zu verändern. Und nun zum Umbau von Linz. Seine Ideen waren in dieser Hinsicht unerschöpflich, doch sprang er dabei nicht wahllos mit Gedanken um, sondern hielt an Entscheidungen, die er einmal getroffen hatte, auch später unbeirrt fest. Nur deshalb ist mir so viel davon in Erinnerung geblieben. So oft wir an dieser oder jener Stelle vorbeikamen, waren ihm augenblicklich alle Pläne im Einzelnen gegenwärtig. Der wunderbar geschlossene Hauptplatz entzückte Adolf immer vom Neuen. Er bedauerte nur, dass die beiden der Donau zugelegenen Häuser den Blick auf den Strom und die darüberliegende Hügelkette verstellten. Die beiden Häuser wurden auf seinen Plänen so weit auseinandergerückt, dass der Durchblick auf die neue, straßenartig verbreiterte Brücke freigelegt wurde, ohne dass es die saalartige Wirkung des Platzes beeinträchtigte. Eine Lösung, die er später genau so verwirklicht hat. Das auf diesem Platze liegende Rathaus fand er einer aufstrebenden Stadt wie Linz unwürdig. Als ein stattlicher Bau, keineswegs neugotisch, wie es damals für Rathäuser üblich war, man denke an die Bauten in Wien oder München, vielmehr in durchaus modernem Stile, sollte das neue Rathaus erstehen. Andere Wege beschritt Hitler bei der Umgestaltung des alten Schlosses, das als unschöner Kasten über der Altstadt thront. In einer Buchhandlung hatte er einen alten Stich von Merian entdeckt, der den Zustand des Schlosses vor dem großen Brand zeigt. Dieser ursprüngliche Zustand sollte wiederhergestellt und das Schloss für museale Zwecke eingerichtet werden. Ein Bau, der ihn immer von Neuem begeisterte, war das 1892 geschaffene Museum. Wie oft sind wir vor dem 110 Meter langen Marmorfries gestanden, der in plastischen Reliefs Szenen aus der Geschichte des Landes wiedergibt. Adolf konnte sich nicht satt daran sehen. Er vergrößerte den Museumsbau über den anschließenden Garten der Elisabethinerinnen hinweg und verlängerte den Fries auf 220 Meter, sodass dieser, wie er behauptete, der größte plastische Fries des Kontinents geworden wäre. Mit dem im Bau befindlichen neuen Dom beschäftigte er sich viel. Er hielt den Versuch, die Gotik in unserer Zeit wieder neu zu beleben, für aussichtslos und ärgerte sich auch über die Linzer, weil sie sich den Wienern gegenüber nicht durchsetzen konnten. Der Turm des Linzer Domes durfte nämlich nur 134 Meter hoch sein, um einen Respektabstand zu dem 138 Meter hohen Turm des Wiener Stephansdoms einzuhalten. Am meisten freute sich Adolf über die durch den Dombau entstandene neue Bauhütte, aus der, wie er hoffte, einmal tüchtige Steinmetze für die Stadt hervorgehen würden. Der Bahnhof lag der Stadt viel zu nahe und behinderte mit seinen Gleisanlagen Verkehr und bauliche Fortentwicklung. Hier fand Adolf eine für die damalige Zeit geradezu geniale Lösung. Er verlegte den Bahnhof aus der Stadt hinaus in freies Gelände, gegen die Welser Heide oder nach Kleinmünchen. Er fasste beide Möglichkeiten ins Auge und führte die Gleise unterirdisch unter der Stadt hindurch. Der Raum, der durch den Abbruch des alten Bahnhofes frei wurde, sollte einer Erweiterung des Volksgartens dienen. Man muss sich, wenn man das liest, die Zeit etwa um 1907 vorstellen und bedenken, dass ein ganz unbekannter 18-jähriger Mensch, der weder Vorbildung noch fachliche Befähigung hierzu besaß, diese tatsächlich den Städtebau revolutionierenden Pläne vortrug, ein Beweis, wie sehr er sich schon damals über bestehende Vorstellungen hinwegzusetzen vermochte. Ähnlich wie die Stadt selbst baute Hitler auch die Umgebung von Linz aus. Eine interessante Idee bewegte ihn in seinem romantischen Denken beim Ausbau der Burg Wildberg, die sich aus dem tief eingeschnittenen Haselgraben erhebt. Die Burg sollte wieder in den ursprünglichen Zustand gebracht und in Form eines Freiluftmuseums, damals ein völlig neuer Gedanke, besiedelt werden. Bestimmte Handwerker wollte er dort zusammenziehen. Ihre Gewerbe müssten einerseits mittelalterlicher Tradition nahekommen, andererseits aber modernen Zwecken, zum Beispiel dem Fremdenverkehr, dienen. Diese auf der Burg sesshaft gemachten Leute sollten sich ganz nach alter Form kleiden. Alte Zunftbräuche sollten dort noch gelten und auch eine Meistersingschule eingerichtet werden. Auf dieser Insel, auf der die Jahrhunderte stehen geblieben sind, so drückte er sich wörtlich aus, würden die Menschen pilgern, um dort Leben und Treiben einer mittelalterlichen Burgsiedlung zu studieren. Über Dinkelsbühl und Rothenburg hinaus würde auf Wildberg nicht nur Architektur, sondern wirkliches Leben gezeigt. Die am Eingangstore von den Besuchern zu erhebende Maut müsste als Zuschuss zur Lebenshaltung der Burgbewohner dienen. Viel Kopfzerbrechen machte Adolf die Auswahl geeigneter Handwerker, und ich erinnere mich gut, dass wir oft sehr lang darüber debattierten. Schließlich stand ich ja selbst bald vor der Meisterprüfung und hatte daher ein Wort mitzusprechen. Der Turm auf dem Lichtenberg wurde dagegen ganz und gar eine moderne Anlage. Eine Bergbahn führte zum Gipfel empor. Hier erstand ein komfortables Hotel. Ein 300 Meter hoher Turm, eine Stahlkonstruktion, die ihn sehr beschäftigte, krönte das Ganze. Von der höchsten Plattform dieses Turmes aus würde man, so behauptete er, bei guter Sicht mit dem Fernglas den vergoldeten Adler auf der Spitze des Wiener Stephansturmes glänzen sehen. Ich glaube, eine Skizze dieses Projektes bei Adolf gesehen zu haben. Das kühnste Projekt aber, das alle anderen in den Schatten stellte, war der Bau einer grandiosen Bogenbrücke, die den Donaustrom in großer Höhe überspannte. Zu diesem Zwecke plante er die Anlage einer Höhenstraße. Diese sollte bei der Gugel, die damals eine hässliche, von einer Holzplanke umschlossene Sandbruchstätte war, beginnen. Mit dem aus der Stadt herangeführten Müll und Kehricht sollte diese Grube zugeschüttet und ein Park angelegt werden. In breitem Zuge würde sich dann die neue Straße bis zum Stadtwald hinaufschwingen. Bis hierher kam übrigens, ohne die Pläne des jungen Hitler zu kennen, schon vor längerer Zeit das Stadtbauamt von Linz aus eigener Initiative. Die inzwischen gebaute Höhenstraße deckt sich genau mit der von Hitler projektierten Straße. Die Kaiser-Franz-Joseph-Warte im Jägermeierwald, sie steht immer noch, sollte fallen. An ihrer Stelle würde ein stolzes Denkmal erstehen. In einer Ehrenhalle sind die Büsten aller Größen vereint, die sich um das Land Oberösterreich Verdienste erworben haben. Von der Kuppel der Ehrenhalle wird man den herrlichen Rundblick auf das weite Land genießen. Als Krönung des Bauwerks erscheint die Figur Siegfrieds, der sein Schwert Notung in die Lüfte streckt. Hier spielen sichtlich die Vorbilder der Walhalla, der Kelheimer Befreiungshalle und des Hermann-Denkmals im Teutoburger Wald hinein. Von diesem Platze aus schwingt sich die Brücke in einem einzigen Bogen zu den Steilwänden des gegenüberliegenden Uferberges hinüber. Zu diesem Gedanken wurde Adolf durch die Sage von einem kühnen Reiter geführt, der auf der Flucht vor seinen Verfolgern von dieser Stelle aus in die grauenvolle Tiefe gesprungen sein soll, um die Donau durchschwimmend das andere Ufer zu erreichen. Diese Brücke übertraf alles bisher Vorstellbare. Die Spannweite des Brückenbogens errechneten wir mit mehr als 500 Metern. Der Scheitel der Brücke lag 90 Meter über dem Spiegel des Stroms. Ich bedauerte es sehr, dass gerade von dieser wirklich einzigartigen Planung keine Skizze erhalten geblieben ist. Diese Überquerung des tief eingeschnittenen Donautales schafft für Linz ein Bauwerk, so erklärt mein Freund, wie die Welt kein zweites besitzt. Über diese kühne Brücke hinweg findet die Straße Anschluss an das Gelände des Pöstlingbergs und wird auf diese Weise den schönsten Aussichtspunkt über der Stadt, den wir beide besonders liebten, mit dem südlichen Gelände verbinden. Wie oft standen wir an dem einen oder an dem anderen Felsufer, und Adolf machte mir die geplante Anlage in allen Einzelheiten klar. Diese kühnen, weitgreifenden Pläne machten auf mich einen eigentümlichen Eindruck, dessen ich mich noch genau entsinnen kann. Blieb auch das Ganze in meinen Augen ein Spiel der Gedanken, weit von der Möglichkeit, es zu verwirklichen, entfernt, so übten diese Ideen doch einen seltsamen Zauber auf mich aus. Was meinen Freund beschäftigte und rasch auf ein paar flüchtigen Zetteln festgehalten wurde, war kein Fantasieren im Uferlosen. Irgendwie lag diesem scheinbar so abliegenden Gedanken doch etwas Zwingendes, Überzeugendes zugrunde. Eine Art höhere Logik waltete darin. Ein Gedanke zog folgerichtig den anderen nach sich, eines bedingte das andere. So wurde das Ganze in einem durchaus klaren und vernünftigen Zusammenhang hingestellt, wobei ausgesprochen romantische Einfälle wie der des lebenden Mittelalters auf der Burg Wildberg sichtlich aus der Gedankenwelt Richard Wagners stammten. Sie verbanden sich mit äußerst modernen technischen Ideen, wie etwa die Aufhebung störender Bahnübergänge durch Verlegung der Gleisanlagen in unterirdische Stollen. Es war kein zügelloses Schwelgen in unwirklichen Vorstellungen, vielmehr ein sehr diszipliniertes, in gewissem Sinne geradezu systematisches Vorgehen. Vielleicht lag gerade darin die besondere Anziehungskraft, die dieses Komponieren in der Architektur auf mich ausübte, dass es durchaus realisierbar erschien, auch wenn wir beide, arme, unbemittelte junge Menschen, keinerlei Möglichkeit hatten, diese Pläne zu verwirklichen. Aber es störte meinen Freund nicht im Mindesten. Er glaubte felsenfest daran, dass er eines Tages alle diese großzügigen Pläne ausführen würde. Geld war für ihn belanglos. Nur die Zeit war entscheidend, das heißt die Lebensspanne, innerhalb der er seine Ideen verwirklichen könne. Gegen diesen bedingungslosen Glauben an eine spätere Verwirklichung dieser Pläne sträubte sich meine Vernunft. Dies war der Punkt, an dem ich ihm nicht folgen konnte. Was würde aus uns einst werden? Aus mir etwa? Bestenfalls ein gesuchter Orchesterdirigent. Und aus Adolf? Ein begabter Maler, ein Zeichner, vielleicht ein bedeutender Architekt. Wie weit aber lagen diese beruflichen Ziele von Ansehen und Geltung, Reichtum und Macht entfernt, die notwendig waren, um eine ganze Stadt von Grund auf umzugestalten? Und weiß Gott, ob es bei dem unerhörten Geistesschwung und dem impulsiven Temperament meines Freundes bei dem Umbau von Linz geblieben wäre. Er konnte ja nichts, was ihm nahe kam, in Ruhe lassen. Ich hatte also doch schwere Bedenken und wagte hin und wieder eine Bemerkung, die ihn an die unleugbare Tatsache erinnern sollte, dass wir, wenn wir unsere Barschaft zusammenlegten, es höchstens auf ein paar Kronen gebracht hätten, kaum genug, um Zeichenpapier zu kaufen. Meistens ging Adolf unwillig darüber hinweg. Noch sehe ich seine barsche Miene, die straffe Geste der abweisenden Hand, womit er solche Einwände zurückwies. Für ihn waren das Pläne, die eines Tages ganz selbstverständlich mit größter Exaktheit ausgeführt werden mussten. Darauf bereitete er sich in allen Einzelheiten vor. Und schien ein Gedanke noch so illusorisch zu sein, er dachte ihn bis in die letzten Möglichkeiten durch. Wie war das Material für jene Bogenbrücke über das Donautal heranzubringen? Kam Stein in Frage oder musste auf Stahl gegriffen werden? Wie konnten die Widerlager fundiert werden? War der Fels tragfähig genug? Fragen, die zum Teile fachlich unzulänglich, zum Teile wieder sehr zutreffend waren. So sehr lebte Adolf bereits in diesem umgebauten Linz, dass er seine täglichen Gepflogenheiten darauf abstellte. Wir gingen zum Ehrentempel, zur Weihehalle oder in unser mittelalterliches Freiluftmuseum. Als ich eines Tages wieder einmal den kühnen Fluss seiner auf den Bau eines Nationaldenkmals gerichteten Gedanken mit der nüchternen Frage unterbrach, wie er sich denn die Finanzierung dieses Baues vorstelle, bekam ich zuerst wieder bloß ein schroffes »Ach, was Geld« zu hören. Aber anscheinend ließ ihm dieser Einwand doch keine Ruhe. Er tat, was auch andere Leute, die schnell zu Geld kommen wollen, tun, er kaufte ein Los. Und doch lag ein Unterschied daran, wie Adolf sich das Los kaufte und wie andere Leute es tun. Denn andere Leute wünschen sich den Haupttreffer nur oder träumen davon, er aber hatte ihn sich bereits im Augenblick des Loskaufes gesichert und nur vergessen, die Summe gleich einzukassieren. Die einzige Mühe, die es dabei für ihn gab, war, diese immerhin sehr stattliche Summe sinnvoll und vernünftig zu verwenden. Wie er oft mitten in seinen kühnsten Plänen ganz plötzlich die nüchternsten Überlegungen anstellte, ein typisches Merkmal für ihn, so war es auch bei diesem Loskauf. Obwohl er bereits in seiner Fantasie die Summe, die der Haupttreffer abwarf, zu verbauen begann, studierte er daneben eingehend den Spielplan und wog haarscharf unsere Chancen ab. Meine Erinnerungen an die Geschichte vom großen Los sind deshalb so genau und zutreffend, weil diese Episode geradezu ein Triumph unserer Freundschaft wurde. Der gemeinsam gewonnene imaginäre Haupttreffer hatte auf unsere Freundschaft eine zwar kürzere, weil nur vorübergehende, doch ähnlich verbindende Wirkung wie das gemeinsam getragene und gegenseitig verpflichtende Geheimnis um Stefanie. Adolf hatte mich eingeladen, zusammen mit ihm ein Los zu kaufen. Dabei ging er sehr systematisch vor. Das Los kostete 10 Kronen. Ich wollte die Hälfte, also 5 Kronen, beisteuern. Diese 5 Kronen aber durften nicht von meinen Eltern gegeben werden, sondern mussten von mir selbst verdient sein. Ich besaß damals schon ein Taschengeld und bekam auch fallweise von Kunden Trinkgelder, etwa wenn ich ein Schlafzimmer oder einen Speisesaal besonders schön spaliert hatte. Adolf ließ sich genau nachweisen, woher die 5 Kronen stammten. Als er sich überzeugt hatte, dass durch meinen Beitrag wirklich keine dritte Person mit ins Spiel kam, gingen wir zusammen in die Geschäftsstelle der Staatslotterie, um das Los zu kaufen. Er wählte sehr lange. Ich weiß nicht, nach welchen Gesichtspunkten er die Auswahl traf. Da er absolut nichts von okkulten Dingen hielt und in dieser Beziehung mehr als nüchtern war, blieb mir sein Verhalten rätselhaft. Aber schließlich galt es doch, den Haupttreffer zu finden. »Hier habe ich ihn«, erklärte er mir, und verwahrte das Los in dem schwarzen Büchlein mit dem flexiblen Einband, in dem seine Gedichte standen. Die Frist bis zur Ziehung war eigentlich die schönste Zeit unserer Freundschaft. Liebe und Begeisterung, große Gedanken, kühne Ideen, alles besaßen wir ja bereits. Das Einzige, was uns bisher gefehlt hatte, war Geld. Nun hatten wir auch dieses. Was wollten wir noch mehr? Trotzdem der Haupttreffer sehr viel Geld einbringen würde, ließ sich mein Freund keineswegs zu einer leichtfertigen Vergeudung dieser Summe hinreißen. Im Gegenteil. Er ging dabei sehr berechnend und sparsam vor. Zwecklos wäre es gewesen, diese Geldsumme in eines der Projekte, etwa in den Aufbau des Museums, zu stecken, denn das wäre doch nur eine Teilaktion im Rahmen der großen städtebaulichen Planung geworden. Vernünftiger war es, diese Summe für uns selbst zu verwenden, uns damit eine Position und öffentliche Geltung zu verschaffen, die weitere Schritte in der Richtung unserer Zukunftspläne ermöglichte. Eine Villa für uns zu bauen war zu kostspielig. Der Bau hätte so viel von dieser Summe verschlungen, dass wir als arme Teufel in diese glanzvolle Villa eingezogen wären. Adolf schlug eine mittlere Lösung vor. Wir sollten eine Etage mieten, erklärte er, und sie für unsere Zwecke ausbauen. Nach langem, sorgfältigen Überprüfen verschiedener Möglichkeiten wählten wir den zweiten Stock des Hauses Kirchengasse 2 in Urfahr, denn dieses Haus besaß eine ganz einzigartige Lage. Obwohl es nahe am Donauufer lag, ging der Blick nach der anderen Seite über die grünen, anmutigen Hügel des Mühlviertels, die im Pöstlingberg gipfelten. Heimlich schlichen wir in das Haus ein, prüften den Blick, den die Stiegenfenster gaben, und Adolf legte sich den Grundriss zurecht. Dann zogen wir sozusagen ein. Einen Flügel der Etage, und zwar den größeren, sollte mein Freund bewohnen, der kleinere Flügel wurde für mich reserviert. Dabei verteilte Adolf die Räume so, dass sein Arbeitszimmer von dem meinem möglichst weit entfernt lag, damit er, wenn er am Zeichentische saß, nicht durch meine musikalischen Übungen gestört würde. Auch die Einrichtung der Räume besorgte mein Freund selbst und zeichnete die einzelnen Möbelstücke maßstabgetreu in den Etagenplan ein. Es waren ausgesucht schöne, gediegene Möbel von den besten Handwerksmeistern der Stadt angefertigt, keineswegs billige Schablonenarbeit. Selbst die Wandmuster für die Bemalung der einzelnen Räume wurden von Adolf entworfen. Nur bei den Vorhängen und Draperien durfte ich mitsprechen und ihm Muster zeigen, wie ich die mir zugewiesenen Räume spalieren wollte. Gewiss freute er sich über die sichere und selbstverständliche Art, mit der ich mich an der Errichtung der Wohnung beteiligte. Wir zweifelten nicht daran, dass uns der Haupttreffer sicher war. Adolf hatte mich in den unbedingten Glauben an den gewünschten Erfolg ganz in seinen Bann gezogen. Ich rechnete nun auch bereits mit der baldigen Übersiedlung in das Haus Kirchengasse 2. Bei aller Einfachheit kam doch in allem, was diese Wohnung betraf, ein gediegener persönlicher Geschmack zur Geltung. Adolf beabsichtigte, einen Kreis kunstbegeisterter Persönlichkeiten in unserer Wohnung zu versammeln. Ich müsste dabei musizieren. Er würde einiges vortragen oder vorlesen oder seine neuesten Arbeiten erklären. Regelmäßig würden wir nach Wien fahren, um dort Vorlesungen zu hören, Theater und Konzerte zu besuchen. Ich merkte damals, dass Wien in der Vorstellungswelt meines Freundes bereits eine große Rolle spielte. Ein Wunder, dass sich Adolf für die Kirchengasse in Urfahr entschieden hatte. Unser Leben würde trotz des Haupttreffers nicht umgestellt werden. Wir blieben einfache Menschen, gut und gediegen, aber keinesfalls auffallend gekleidet. In Bezug auf die Kleidung hatte Adolf damals einen köstlichen Einfall, der mich restlos begeisterte. Wir kleideten uns beide ganz gleich, erklärte er, so dass die Leute uns für Brüder halten. Ich glaube, dieser Einfall war für mich allein schon der Haupttreffer wert. Er zeigt, wie sehr sich unsere Theaterbekanntschaft zu einer tiefen, romantisch verklärten Freundschaft gewandelt hatte. Natürlich musste ich die elterliche Wohnung verlassen und das Tapeziererhandwerk aufgeben. Für dergleichen Dinge ließ mir meine zukünftige musikalische Arbeit keine Zeit mehr, denn mit dem fortschreitenden Studium hob sich auch unser Verständnis für künstlerische Erlebnisse und nahm uns völlig in Anspruch. Adolf dachte an alles, sogar an den Haushalt. Das war notwendig, denn der Tag der Ziehung rückte immer näher. Eine fein gebildete Dame steht unserem Hause vor und sieht nach dem Rechten. Es muss dies eine Dame in vorgerücktem Alter sein, damit keine Erwartungen oder Absichten entstehen, die unserer künstlerischen Berufung zuwiderlaufen. Wir einigten uns auch über das Personal, das der weitläufige Haushalt erforderte. So war alles vorbereitet. Diese Vorstellung hat mich lange nachher noch beschäftigt. Eine ältere, schon etwas grauhaarige, aber unerhört vornehme Dame die für die beiden ihr anvertrauten 17- bzw. 18-jährigen sehr begabten Jünglinge im festlich beleuchteten Treppenhause der Etage die Gäste empfängt, die zu dem ausgewählten, hochgestimmten Freundeskreis gehören, den die beiden um sich versammeln. Während der Sommermonate begeben wir uns auf Reisen. Als erstes unverrückbares Ziel wird Bayreuth besucht, wo wir die Musikdramen des großen Meisters in vollendetster Aufführung genießen. Dieser Teil unseres schönen Jünglingstraumes ging als der einzige für mich in Erfüllung, ohne Haupttreffer sogar. Von Bayreuth aus werden andere denkwürdige Städte bereist, herrliche Dome besichtigt, Schlösser und Burgen besucht. Aber auch Industriezentren, Schiffswerften und Hafenanlagen besichtigen wir. Das ganze Deutschland soll es sein, erklärte Adolf. Es war dies eines seiner Lieblingsworte. Der Tag der Ziehung kam. Adolf kam mit der Trefferliste aufgeregt in die Werkstätte gestürzt. Selten habe ich ihn so toben gehört wie damals. Erst brach sein Zorn auf die Staatslotterie herein, dieser staatlich organisierten Spekulation auf die Leichtgläubigkeit der Menschen, dieser offene Betrug auf Kosten gutwilliger Staatsbürger. Dann griff seine Wut auf den Staat selbst über, dieses aus 10 oder 12 oder weiß Gott wie viel Nationen zusammengeflickte Gebilde, dieses von den Habsburgern zusammen geheiratete Monstrum. Konnte man davon etwas anderes erwarten, als dass zwei arme Teufel um ihre letzten paar Kronen betrogen wurden? Nicht ein einziges Mal kam Adolf auf den Gedanken, sich selbst Vorwürfe zu machen, weil er mit solch absoluter Selbstverständlichkeit den Haupttreffer für sich beansprucht hatte. Dabei war er seinerzeit doch stundenlang über der Trefferliste gesessen und hatte aus der Anzahl der Lose und der ausgeschriebenen Treffer unsere sehr geringen Gewinnchancen genau berechnet. Ich konnte diesen Widerspruch in seinem Wesen nicht verstehen, aber es war so. Zum ersten Mal hatte ihn seine unerhörte Wunschkraft, die den Dingen, die ihn bewegte, suggestiv die geforderte Richtung gab, im Stiche gelassen. Das ertrug er nicht. Denn dies war ärger als der Verlust des Geldes und als der Verzicht auf die Etage und auf die in vornehmer Lässigkeit unsere Gäste empfangende Hausdame. Vernünftiger, als sich auf staatliche Institutionen wie diese Staatslotterie eine war zu verlassen, schien es Adolf, auf sich selbst und die eigene Zukunft zu bauen. Da konnte kein derartiges Malheur passieren. So fand er nach einer kurzen Periode äußerster Niedergeschlagenheit wieder zu seinen früheren Projekten zurück. Einer seiner Lieblingspläne war der Neubau der Donaubrücke, die Linz mit Urfahr verbindet. Täglich gingen wir auf dieser Brücke über den ruhig nach Osten dahinziehenden Strom. Adolf liebte gerade diesen Weg über die Brücke besonders. Etwas Freies, Vorwärtsdrängendes lag über dem bewegten Wasser. Eine Atmosphäre, die anders war als die der Straßen und Plätze der Stadt. Ich hatte den Eindruck, dass die Nähe des Stromes seine Gedanken beflügle. Denn kaum irgendwo hat er mit solcher Hingabe und Ergriffenheit von diesen Ideen gesprochen, als auf diesem längst vertrauten Wege über den Strom. Als das Hochwasser im Mai 1868 fünf Brückenjoche der alten Holzbrücke eingerissen hatten, hatte man sich zum Bau einer Eisenbrücke entschlossen, die 1872 vollendet wurde. Diese wenig schöne Gitterträgerbrücke war viel zu schmal und konnte, obwohl es damals noch keine Autos gab, dem Verkehr nicht genügen. Immer gab es auf dieser Brücke ein beängstigendes Gedränge. Adolf freute sich über die schimpfenden Fuhrleute, die sich mit wilden Flüchen und knallender Peitsche Platz zu machen suchten. Obwohl er sonst wenig Sinn für das Naheliegende besaß und viel lieber auf weite Sicht projektierte, schlug er eine Zwischenlösung vor, die dem herrschenden Übel abhelfen konnte. Ohne die Brücke selbst zu verändern, sollten links und rechts 2 Meter breite, freitragend konstruierte Gehsteige angefügt werden, die den Fußgängerverkehr aufzunehmen und die Fahrbahn zu entlasten hatten. Natürlich kümmerte sich in Linz kein Mensch um die Vorschläge dieses jungen Phantasten, der nicht einmal auf gute Schulzeugnisse sich berufen konnte. Mit umso größerem Eifer wandte sich Adolf dem Neubau der Brücke zu. Die hässliche Eisenkonstruktion musste fallen. Die neue Brücke sollte so dimensioniert und gestaltet werden, dass der Besucher, der vom Hauptplatz zur Donau stritt, den Eindruck erhielt, nicht eine Brücke, sondern eine schöne repräsentative Straße vor sich zu haben. Dementsprechend wurden die Brückenköpfe ausgestaltet. Mächtige Standbilder sollten den künstlerischen Eindruck verstärken. Es ist tief bedauerlich, dass, soviel ich weiß, keine der zahlreichen Skizzen, die Hitler damals für den Neubau der Linzer Donaubrücke entworfen hat, erhalten geblieben ist. Denn es wäre überaus reizvoll, diese Skizzen mit den Plänen zu vergleichen, nach denen 30 Jahre später diese Brücke von Adolf Hitler entworfen und in Auftrag gegeben wurde. Wir verdanken es seiner Ungeduld, die das neue Linz nicht früh genug erstehen lassen konnte, dass trotz des im Jahre 1939 losbrechenden Krieges wenigstens dieser Bau als das zentrale Projekt der Linzer Stadtplanung auch fertiggestellt wurde.